Schlachtfeldern sterben. Ich bin verlassen und ich bin allein. Ein unbekannter Ort, so fern der Heimat, hier soll nun mein schlimmes Ende sein. Ich denke zurück, wie schnell sind vergangen meine letzten Tage, die Monate, ein Jahr. Und ich besaß nichts als die Hoffnung, dass dieser Wahnsinn bald vorüber war. Ich war Soldat, habe alles gegeben. Ich habe bezahlt mit meinem Leben. Ich fand mein Ende auf dem Schlachtfeld. Einer von vielen, ein vergessener Held. Keine Ehrenparaden und keine Denkmäler. Blanke Verachtung und verwahrloste Gräber. Gefallen im letzten Krieg der Welt. Einer von vielen, ein vergessener Held. Mit der festen Gewissheit, dass ich nichts Unrechtes tat. Ich erfüllte stets die mir gegebenen Pflichten als ein treuer, einfacher Soldat. Dort neben mir auf fremdem Boden kann ich unsere stolze Fahne sehen. Ich schließe noch einmal meine Augen, um tapfer meinen letzten Weg zu gehen. Ich war Soldat, habe alles gegeben. Ich habe bezahlt mit meinem Leben. Ich fand mein Ende auf dem Schlachtfeld. Einer von vielen, ein vergessener Held. Keine Ehrenparaden und keine Denkmäler. Blanke Verachtung und verwahrloste Gräber. Gefallen im letzten Krieg der Welt. Einer von vielen, ein vergessener Held. Vielen Dank, vergessen.